Tape am tiefer Punch, wir Furcht, was in Amor, minimalistisch mit Sidechain Pump, dunkle Flächen mit Reverb für Weite, weicher Soul, Filter Cut auf langsam öffnen, im Lauf lernen es selbst. Station 39, wir schreien im Takt, Herzen im Beton, die Nacht hält uns wach. Sie wollen uns brechen, doch wir bleiben hier. Josh und Josi, zwei Stimmen im Revier. Im Beton, die Nacht hält uns wach. Sie wollen uns brechen, doch wir bleiben hier. Josh und Josi, zwei Stimmen im Revier. Gebrüll im Spektrum, 24-7 im Ohr. Doch wir tanzen weiter, auch wenn keiner uns hört. Die Welt will uns schweigen, doch wir singen laut. Zwei Seelen im Dunkeln, die keiner vertraut. Station 9.